als Kinder gegen deinen Weg durchs Leben. Für dich wird es nie etwas anderes geben. Auf der Straße schaut man dich dumm an, weil dein Leben niemand verstehen kann. Du siehst nicht aus, wie sie selber sind, bist in ihren Augen ein verlorenes Kind. So nennen sie dich dumm und kriminell, fragen gar nicht nach, geurteilt ist schnell. Bis zum Tod, doch sie nennen dich nur einen Idiot. Sie ziehen dich als Skelett in den Dreck und sind so schnell sie kamen auch wieder weg. Du kämpfst dagegen so gut wie es geht, die Not wird dir dann zeigen, wer zu dir steht. Hirnlos, er spielt sich als Richter auf. Wir, die wahren Skinner, baden es aus. Doch du weißt genau, wie's wirklich ist. Du lässt dich nicht beirren von diesem Mist. Lass sie doch glauben, was man täglich liest. Auf Wiedersehen in meinem Park.